Selbstverständlich steht die Presse wohl mit einziger Ausnahme der Morning Post unter jüdischer Zensur. 1900 sagte W. Hündmann, Führer der englischen Arbeiterschaft, einem belgischen Berichterstatter: Sehen Sie, wie sich die Juden unserer Presse bemächtigen und unsere Gesellschaft korrumpiert haben? Daily Telegraph gehört dem Lewis, Daily Mail dem Oppenheimer, Sun und Financial News Henry Mark, St. James Gazette dem Steinkopf, Saturday Review Alfred Beit, der Statist gehört mehreren jüdischen Finanzleuten, Observer Frau Rachel Bär, Sunday dem Speyer. Alle diese Zeitungen schrien und fast alle in denselben Ausdrücken zynisch nach Krieg. Gemeint ist der Burenkrieg, das erste klassisch klare Beispiel eines um rein jüdische Profitgier gemachten Krieges. Das Werk der Diamantenmonopolisten Werner Eckstein und Beid. Die rassische Zugehörigkeit des verstorbenen Northcliffe zum Judentum wird bestritten. An seinem Zeitungstrust, der über 50 Blätter mit einer Wochenauflage von 30 Millionen Stück verfügt, ist Lord Rothschild finanziell beteiligt. Er steht also unter jüdischer Zensur. In jüdischem Besitz sind ferner Evening Standard, A.H. Mann, The National News, G. Isaacs, London Opinion, L. Springfield, The Fortnightly Review, Chapman und Hull, Edinburgh Review, Longmans Green und Co., Daily Herald, Landsburg, Times wird von Arnholz kontrolliert, Daily Express, E. Schiff und Blumenfeld, Daily Graphic, Israel Davis, Tooth, L. Kaufmann, Westminster Gazette, Alfred Mond. In dem 1910 gewählten Parlament saßen 16 Juden. Der Jude Arnold White schrieb in einem Aufsatze »The Modern Jews« über die jüdische Macht in England: »Die kleine jüdische Gemeinde in England beherrscht einen so großen Teil der Finanzen und der Presse des Landes, dass jeder Minister, der gegen diese Macht ankämpfen wollte, unfehlbar erledigt wäre.« Dieser konzentrierten jüdischen Macht war es ein leichtes, jede öffentliche Kritik am jüdischen Treiben zu unterdrücken. Länder, wo dies am vollkommensten gelang, wie England, Frankreich, früher Ungarn, Vereinigte Staaten, wurden unwissenden Zeitungslesern als die liberalsten und freiesten vorgeführt. Auch in diesem Punkte wurde die Wahrheit auf den Kopf gestellt. Mit ganzer Kraft wird die jüdische Einwanderung nach England gepflegt. Über den Hauptzweck schrieb das israelitische Familienblatt: Über je mehr Stimmen die Juden verfügen, desto mehr werden sie von beiden politischen Parteien umworben sein und umso schwerer wird es dem Antisemitismus werden, sich in England durchzuringen. Der Daily Telegraph des Lord Burnham, der Lord ist ein Jude Lawson, feierte am 4. Januar 1922 das Jahr 1921 als das der größten Erfolge. In jeder Hinsicht wird das Jahr 1921 eines der glänzendsten in der Geschichte des englischen Judentums sein. Es folgen die Aufzählung und die Verherrlichung der erreichten Erfolge. Rufus Isaacs, Vizekönig von Indien, Herbert Samuel, Oberkommissar in Palästina, Edwin Montagu, Gesandter Indiens, Alfred Mond, Gesundheitsminister, Harry Samuel, Philipp Magnus, Samuel Samuel, Lionel von Rothschild, Philipp Sassoon, Stadträte, Lord Bierstedt, das ist Markus Samuel, im Oberhaus, S. Glückstein, Bürgermeister von Westminster, Davis, Oberbürgermeister von Birmingham, Percy Simmons, Präsident des Londoner Landrates, hervorragender Erfolg des Herrn Salomon J. Salomon in der Kunst, des Lucien Wolff in der Literatur, des Herrn Henriques in der Verwaltung und so weiter. Die Wege haben drei mächtige Vereine geebnet: der Jüdische Abgeordnetenbund, die Englisch-Jüdische Vereinigung und die Liga der britischen Juden. Allen Unterdrückungsmaßnahmen zum Trotz macht sich in England eine zunehmende Erbitterung gegen die Juden bemerkbar. Vor 50 Jahren gab es wohl nicht einen Engländer, der die jüdische Gefahr erkannt und angesprochen hätte. Vielmehr war die Empörung über die antisemitische Bewegung auf dem Festlande einmütig. Seitdem musste man in großen, mittleren und kleinen Städten erleben, wie alte, angesehene, ehrenhafte Firmen verkümmerten und zusammenbrachen durch unlauteren Wettbewerb, betrügerischen Bankrott, Lohndruck, Schundwaren deutscher Juden, so nennt der Engländer alle zuwandernden Juden gleich viel, woher sie stammen. Bis vor kurzem gab es keine antisemitische Schrift in England. Tatsachen haben die Engländer zu Antisemiten gemacht, sodass der frühere Kolonialminister George Chamberlain in einer Wahlrede sagen konnte: Es ist hohe Zeit, auf Mittel zu sinnen, diese Fremden von unseren Küsten fernzuhalten, damit sie nicht fortfahren, dem hungernden englischen Arbeiter das Brot vom Munde wegzustehlen. Inzwischen ist in England ein judengegnerisches Schrifttum entstanden, bisweilen noch verwirrt durch die alttestamentlich bestimmte religiöse Sinnesart des Engländers oder durch Verwechslungen von Deutsch und Jüdisch getrübt, jedoch immer mehr zum Wesen und Kern der Judenfrage als Rassenfrage vordringend. Zu nennen sind The Call of the Sword 1917, England under the Heel of the Jew, England unter der Ferse des Juden 1918, Democracy or Shylocracy, Demokratie oder Schylokratie 1919, The Jews Who's Who 1920, eine Zusammenstellung des jüdischen Einflusses im englischen Wirtschaftsleben, The Jewish Peril, englische Übersetzung der Weisen von Zion, judengegnerische Schriften sind The Britons, The Hidden Hand, die verborgene Hand, The Witness, der Augenzeuge, The National Review und Jewry über alles in Anlehnung an Deutschland über alles. Zur Geschichte der Juden in Frankreich. Wie nach Deutschland und England, so auch nach Frankreich kamen die Juden zunächst in geringer Zahl im Gefolge der römischen Heere als Verramscher der Kriegsbeute und als Sklavenhändler. Die eigentliche Überflutung des Landes erfolgte von Spanien aus. In den Kämpfen der Mauren mit den Galliern spielen sie eine zweideutige Rolle. Sie spionieren und verraten nach beiden Seiten. Ihren Anhalt suchen und finden sie bei den Fürsten. Wenige geistliche und weltliche Herrscher schützen ihre Untertanen. Clotar II. Nimmt den Juden 615 das Recht, gegen Christen zu klagen. Dagobert vertreibt sie 633 aus seinem Lande. Im karolingischen Zeitalter sind sie mächtiger denn je. Unter Ludwig dem Frommen setzen sie durch, dass sonnabends keine Märkte abgehalten werden dürfen. Ihr herausforderndes Auftreten wurde derartig, dass Agobard, der Erzbischof von Lyon, eine Schrift verfasste, De Insolentia Judaeorum, über die jüdische Frechheit. Der Vertraute Karls des Kahlen ist der Jude Sedizis, der ihn dafür vergiftet. Trotz einzelner Rückschläge nehmen die Macht und Reichtümer ständig zu. Ihre Zahl in Frankreich wird um 1300 von jüdischer Seite, Albert Cohn in einer Sitzung der Alliance Israélite Universelle, auf 800.000 angegeben. Die Hälfte von Paris gehört ihnen. In Südfrankreich, wo damals noch die Sarazenen saßen, haben sie völlig die Oberhand. Dort entstand naturgemäß die Gegenbewegung.